Love Smokey. Check die Bassline. It's a hard dog life for us. It's a hard dog life for us. Oh yeah, my glee, it's done. Oh yeah, my glee, it's done. It's a hard dog life for us. It's a hard dog life for us. Oh yeah, my glee, it's done. Oh yeah, my glee, it's done. Aha. Hardcore Life, mein Steif, dein Stein. Zu zweit am Mic, zerteil ist reif. Kein Plan, ob die Heteros eigentlich checken. Sie haben ein Scheißleben. Sie kennen nicht das Gefühl, wenn sie einen Steif sehen. Es ist wie ein Einhorn sehen oder ein Korn sehen. Wie im Paradies sein, deshalb mach ich's, wenn ich's mein Glied steif. Aufliegen sein, weckt das Blut in deine Lust. Heute muss ich sagen, dann hab ich ziemlich Lust. Otto, ich kann dir sicher sagen, wer meinen Pin trinkt. Habe einen Dreier mit Bushido und Shinny. Sie fangen an zu schreien, als wären sie Klaus Kinski. Wer kein Steif hat, wird geschlachtet wie ein Rind. Deshalb pretty juicy, yeah. Glaub mir, ich bin crispy clean. Sip mein Lean, bin mit deiner männlichen Bitch in Team. Hanging auf der Christopher Street mit meinen Homie MC Smoke. Smokey sieht deinen nicen Dude und ich sage bang, die Welt bleibt. For us, it's a high club life. For us, oh yeah, my glee, it's done. Oh yeah, my glee, it's done. It's a hard club life. For us, it's a high club life. For us, oh yeah, my glee, it's done. Oh yeah, my glee, it's done. Kannst uns nicht mit dem Gay-Shit stoppen. Denn Juicy Gay und ich sind ein eingespieltes Team. Wir wissen doch alle, dass dich dieser Gay-Top turnt. Es dreht sich alles um den Cock, du kannst dich denn nicht entziehen. Oder verpiss dich schnell. Wir mögen jeden Einzelnen, dunkel oder hell. Denkst du etwa, dass ich scheiße tell? Fuck na, wir sind auf der Suche nach guten Dicks. Mit Schatz, weil sowas kommt, Sabba von den Lips. Mein Schatz sind from the school of the hard cucks. Das hat die Outs. Outsider labern am Block, doch das sind Heteros und stehen auf Titi. Aha, an dieser Stelle Grüße raus an Piggy. Aha, nicer Cock, ich mach Licky Licky. Glow Gang, die geilste Gang in der ganzen City. Baby, das mit diesem Gay ist schon cool. Es ist einfach geil und ihr seid nur schwul, nur Homo, Bruder. It's a hard cock life for us. It's a hard cock life. Oh yeah, my glee, it's done. It's a hardcore life.